Ich kann's nicht mehr. Ich habe keine Macht mehr in Phantasien. Dann brüllte der ganze Schwärm und wirbelte durcheinander. Nehmen wir dich mit uns! Hunderte von kleinen Händen packten ihn und versuchten, ihn in die Höhe zu reißen. Der Junge wehrte sich aus Leibeskräften und die Motten flogen nach allen Seiten, aber hartnäckig wie gereizte Wespen kehrten sie immer wieder zurück. Mitten in dieses Gezeter und Gekreische hinein ließ sich plötzlich von fern her ein leiser und doch mächtiger Klang vernehmen, der wie das Dröhnen einer großen Bronzeglocke tönte. Und im Handumdrehen ergriffen die Schlamuffen die Flucht und verschwanden als dunkler Schwarm am Himmel.